Spain, PA und KC. Wir übernehmen dieses gesamte Mainstream. Diese beiden haben es einfach verdient. Wir gehen unserem Weg, Bruder, life is pain. Letzte Nacht hat Crows Mutter meinen Schwanz geleckt. Ich glaube, sie stand auf den Schmuck an meinem Handgelenk. Und nächsten Morgen hab ich Crow dann geweckt. Mit einem Furz in die Fresse, oh, de Toilette, Ich hab meinen morgendlichen Bademantel an und sagte Crow, dass er zu mir Vater sagen kann. Ein Klopfer auf die Schulter und ich presste ihm Orangen. Denn immerhin hab ich Sex mit seinen Tanten. Begleite ihn zur Tür, ein Kuss auf seine Wange. Deine Mutter ist ne Schlampe. Wenn du in der Schule bist, hab bitte keine Angst, du Depp. Ich hab in deinem Lunchgepäck meinen Schwanz versteckt. Ein Stuhl und Brot und Nuttensohn mit Käse beschmiert. Während deiner Mathestunde kriegt deine Ma Penis serviert. Und wenn dein Daddy redet, hältst du Hurensohn die Schnauze. Mein Sohn, mach mich stolz, bring gute Noten mit nach Hause. Life is pain, PA und KC. Wir übernehmen dieses gesamte Mainstream. Diese beiden haben es einfach verdient. Wir gehen unserem Weg, Bruder, life is pain. We'll be right back.